schallt's über sieben Berge und jeder weiß, da kommt er schon, der kleine Postillon. Das hören die sieben Zwerge und schenken reichen Boten Lohn dem kleinen Postillon. Bergauf, bergab, so geht's im schnellen Trab, mit Herz und Hand durchs bunte Märchenland. So schallt's über sieben Berge und jeder weiß, da kommt ja schon der kleine Postillon.